Deutscher Rap, alle aus meinem Arsch, alle aus meinem Arsch. CCN, Abi, Yard, du das Plagiat. Mann, ich habe diese Kids geprägt mit meiner Frank-White-Mentalität. Deutscher Rap, ihr seid alle an meinem Schwanz. Du willst Autogramm, geh mal auf Distanz. Leute sagen, ich hab zu viel Arroganz. Honis fliegen, wenn der Mädchen für mich tanzt. Honis auf dich, Honis auf dich, bitch. Oh. Ich bin jederzeit gewaltbereit. Ich putz deiner Mutter aufs Designerkleid. Und weil dein Vater in der Kneipe bleibt, macht deine Schwester ihre Beine breit. Junge, damals war es Carlo Koks. Jeder Rapper ist jetzt hart und float. Mann, ich ficke deinen Lebenslauf. Schau dich an, ich schlag dich in deiner Gegend auf. Weißt du, warum mich hier jeder kennt? Ich fahr im BMW durch BLN. Es ist Frank, der als erster schießt. Du Hurensohn, ich frag dich nochmal, Junge, wer will Krieg? Alles meine CCN, Kinder hier, deutscher Rap. Alles meine CCN, Kinder hier, deutscher Rap. Alles meine Kinder hier, CCN, deutscher Rap. Alles meine Kinder hier, CCN. Oh, diese Rapper werden schnell gefixt. Ich hab das Messer, du den Selfie-Stick. Sie tragen alle meinen Nachnamen. Denn sie sind alles meine Nachfahren. Ihr wollt dem Lamborghini nachfahren, den CCN-Flavor nachahmen, den Privatjet auf der Fahrbahn. Doch bleibe Straße wie ein Fahrplan. Alles meine CCN, Kinder hier, deutscher Rap. Ficke deine Mutter und werd inhaftiert. Deutsches Recht. Ich kann mich erinnern, wo ihr Wichse wart. Was für Ghetto, ihr seid alle auf dem Internat. Was für Ghetto, ihr seid nicht mit dieser Welt vertraut. Ich fick dich und deine Eltern auch. Junge, damals war es Carlo Koks. Jeder Rapper ist jetzt hart und float. Mann, ich ficke deinen Lebenslauf. Schau dich an, ich schlag dich in deiner Gegend auf. Weißt du, warum mich hier jeder kennt? Ich fahr im BMW durch BLN. Es ist Frank, der als erster schießt. Du Hurensohn, ich frag dich nochmal, Junge, wer will Krieg? Alles meine CCN, Kinder hier, deutscher Rap. Alles meine CCN, Kinder hier, deutscher Rap. Alles meine Kinder hier, CCN, deutscher Rap. Alles meine Kinder hier, CCN. Oh.